Haare meine Seele, Haare des Herrn, alles ihm befehle, hilft doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not, wird dich beschirmen, der treue Gott. Haare meine Seele, Haare des Herrn, alles ihm befehle, hilft doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rät auch meine Seele, du treue Gott. Haare meine Seele, Haare des Herrn, alles ihm befehle, hilft doch so gern. Bald höret auf, unser Pilgerlauf, und die Klagen schweigen, Jesus nimmt uns auf. Nach allen Leiden, nach aller Not, folgen ew'ge Freuden, gelobt.